Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. I hope you slept well and I hope you prayed the prayer. Ich hoffe, dass du gut geschlafen hast und das Gebet gebetet hast. So, here is what happened. So, hier ist was passierte. A few years ago, Debbie and me, we spent 2 weeks locked away into a private place just to fast and pray. Vor vielen Jahren verbrachten Debbie und ich 2 Wochen abgeschottet in einem privaten Grundstück, nur um zu beten und zu fasten. We cut ourselves off from everybody. Wir schnitten uns ab von jedem Menschen und verbrachten die Zeit mit Fasten und Beten und verbrachten den ganzen Tag mit Gott. Was into our second week of fasting, in unserer zweiten Woche des Fastens sagte Debbie, dass sie einige Zeit mit Gott im Schlafzimmer verbringen will und ich ging in das Wohnzimmer. So I was just sitting in the living room just having time with Jesus, not thinking anything, just being with Jesus. Ich war im Wohnzimmer, dachte an nichts, verbrachte einfach Zeit mit Jesus. Suddenly, plötzlich, I see a guy in the room. Sehe ich einen Kerl im Zimmer. Now, we were in a house completely alone. God has given this to us to use. Wir waren in einem Haus vollkommen alleine. Wir haben dieses Haus von Freunden bekommen, um es zu benutzen. Nobody was around us. Niemand war um uns. Every door was locked. Jede Tür war verschlossen. It was in an isolated place. Es war an einem isolierten Platz. And I see this man, very dignified man with white hair and a white beard. Und ich sehe diesen Mann, ein sehr würdevoller Mann mit weißem Haar und weißem Bart. So, I think, what's going on? Am I hallucinating? Ich denke, was ist los? Halluziniere ich? Like, what's going on here? Was geht da ab? And then this guy says to me, und dann sagt dieser Kerl zu mir, hi Reinhard, I'm Abraham. Hallo Reinhard, ich bin Abraham. The father has sent me to talk to you. Der Vater hat mich gesandt, um mit dir zu reden. I said, hey sir. Ich sagte, hey sir. Hallo Abraham. And he said, the father said to me, er sagte, der Vater hat mir gesagt, you can ask me any question you want and I should answer it to you. Dass du mir jede Frage stellen kannst und ich werde sie beantworten. I mean, this was something I didn't expect. I never experienced anything like this. Das habe ich nicht erwartet. So was habe ich noch nie erlebt. So I didn't just burst out something. I didn't want to be stupid like Peter on the Mount of Transfiguration. Ich platzte nicht einfach raus. Ich wollte nicht so dumm sein wie Petrus auf dem Berg der Verklärung. I wanted to think very, very carefully. Ich wollte sehr, sehr sorgfältig nachdenken. So I was thinking and thinking and thinking. Ich dachte nach. What do you ask Abraham, the father of our faith? Was willst du Abraham fragen, den Vater des Glaubens? And then I said, sir, dann sagte ich, Abraham, there's something I've always wanted to understand. Es gibt da etwas, was ich schon immer verstehen wollte. When God came to you and said, sacrifice Isaac, your only son. Als Gott zu dir kam und sagte, opfere Isaac, deinen einzigen Sohn. Isaac? It seemed to be the easiest thing for you to obey. Da schien es das Einfachste für dich zu sein, zu gehorchen. You didn't argue with God. Du hast nicht mit Gott argumentiert. You didn't talk back to him. Du hast ihm nicht geantwortet. You didn't try to convince him to not to do it. Du hast nicht versucht, ihn davon zu überzeugen, es nicht zu tun. You even took a journey for a few days and didn't turn back around. Du gingst sogar los auf die Reise und bist nicht umgekehrt. And when you got there, it seemed so easy. You just took the knife and got ready to kill him. Als du dort warst, schien es so einfach. Du hast einfach das Messer gezückt und warst bereit, ihn zu töten. I said, here's what I want to know. Ich sagte, hier ist, was ich wissen möchte. How could you be able to bring such a big sacrifice so easily? Wie warst du fähig, ein so großes Opfer so leicht zu erbringen? And he smiled at me with the most gracious smile that you can imagine and vanished. Und er lächelte mich an mit dem anmutigsten Lächeln, das du dir je vorstellen kannst. Und verschwand. I ran into the bedroom. I said to Debbie, sweetie, Abraham came into the living room. Ich rannte zum Schlafzimmer und sagte, sweetie, meine Süße, Abraham kam zu mir ins Wohnzimmer. She was so upset. Sie war so aufgebracht. She said, why didn't you call me? Warum hast du mich nicht gerufen? I'm so sorry, I didn't think. Es tut mir so leid, ich habe nicht daran gedacht. Like, it took me by surprise. Es hat mich so sehr überrascht. But you know, the whole day I was really kind of upset with God. Den ganzen Tag lang war ich wirklich verärgert über Gott. I thought, God sends Abraham to answer my question and then Abraham disappears without answering my question. Ich dachte, Gott sandte mir Abraham, um mir die Frage zu beantworten und dann verschwindet Abraham, ohne mir die Frage zu beantworten. So I was kind of upset, but I let it go. Ich war irgendwie verärgert, doch ließ ich es los. Next morning I was in the living room again, because every morning I was in the living room and Debbie in her bedroom. Am nächsten Morgen war ich wieder im Wohnzimmer, denn jeden Morgen war ich im Wohnzimmer und Debbie im Schlafzimmer. Out of nowhere. Aus dem Nichts. Abraham kommt. And here's what he said. Und folgendes sagte er. He said, Reinhard, the father sent me back to answer your question. Reinhard, der Vater sandte mich zurück, um die Frage zu beantworten. You know, I was getting myself ready for a 3-hour perfect theology message. Weißt du, ich bereitete mich vor auf eine 3-stündige perfekte theologische Botschaft. He smiled at me and he said. Er lächelte mich an und sagte. Reinhard. Once you are completely surrendered, there are no sacrifices left. Sobald du ganz Gott hingegeben bist, gibt es keine Opfer mehr. I was already completely surrendered to God, therefore Isaac was not a sacrifice. Ich war schon vollständig Gott hingegeben, also war Isaac kein Opfer. And he vanished. Und er verschwand. So I began to study this passage. Also fing ich an, diese Bibelstelle zu studieren. Look what it says. Schau, was es sagt. Abraham said, stay here with the donkey because we are going to worship. Abraham sagte, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten. Worship does not mean to sing a song. Anbeten bedeutet nicht, ein Lied zu singen. Worship in the Bible means complete surrender, to bow down. Anbetung in der Bibel bedeutet, sich niederbeugen, sich vollständig hingeben. You see, Abraham was very, very clear. Siehst du, Abraham war sehr, sehr klar. When he said to his servant, we're going to worship, he meant it. Als er zu seinem Diener sagte, wir gehen um anzubeten, so meinte er es auch so. He was so surrendered to God that he completely was ready to kill his son because there was no sacrifice left. He was surrendered. Er war so vollständig Gott hingegeben, dass er bereit war, seinen Sohn zu opfern, weil es für ihn kein Opfer war. So let's go back to John 4. Lass uns zurückgehen zu Johannes 4. God is seeking what? Gott sucht was? True worshippers. Wahre Anbeter. Is God seeking people who sing songs to him all night? Sucht Gott Menschen, die während der ganzen Nacht Lieder singen? No. Nein. Is God seeking people who gather together and sing happy songs? Sucht Gott Menschen, die zusammenkommen und fröhliche Lieder singen? No. Is it wrong to sing songs to God all night? Ist es falsch, Gott die ganze Nacht Lieder zu singen? If the songs are decent, no. Wenn die Lieder annehmbar sind, nein. Is it wrong to gather together with God's people and sing song to God? Ist es falsch, mit den Menschen Gottes zusammenzukommen und Gott Lieder zu singen? Not if the songs are right. Nicht, wenn die Lieder richtig sind. But it is wrong to think singing songs has anything to do with worshiping God. Aber es ist falsch zu denken, dass Lieder singen irgendetwas mit Gott anbeten zu tun hat. Worshiping God means complete surrender. Gott anbeten bedeutet vollkommene Hingabe. God is looking for people who are completely surrendered. Gott hält Ausschau nach Menschen, die vollständig hingegeben sind. That's what he's looking for. Das ist, wonach er Ausschau hält. See you tomorrow. Sehe dich morgen.